Trip, hab's mir geschworen. Werd nie mit dir, Mama, mach dir keine Sorgen. Klingt wie Musik in deinen Ohren. Dein Sohn ist gerade in den Fokus straight davor. Weg von der Street, hab's mir geschworen. Werd nie mit dir, Mama, mach dir keine Sorgen. Klingt wie Musik in deinen Ohren. Dein Sohn ist gerade in den Fokus straight davor. Weg von der Street, hab's mir geschworen. Werd nie mit dir, Mama, mach dir keine Sorgen. Klingt wie Musik in deinen Ohren. Dein Sohn ist gerade in den Fokus straight davor. Ich war sicher nicht ganz einfach als Jugendlicher, aber sag, wer ist das schon? Es tut mir leid, dass öfter die Polizei kam und all die gelben Briefumschläge in der Post. Doch bin gereift, so ne Mann hat mich im Griff, ja. Hab ich verstanden, was du damals zu mir sagst. Pass auf dich auf, niemand auf der Welt ist dich fest. Pass auf dich auf, nein, ich will dich nicht begraben. Glaub, es ist Love, die man als junger Mensch nicht sieht. Es tut mir leid, verdammt, ja, ich war so naiv. Gedacht, weiß alles besser, sie kriegen mich nie. Wurde eines Besseren belehrt, c'est la vie. Weg von der Street, hab's mir geschworen. Wird niemand die.